ihr seht, was abgeht, es geht nicht an mir vorbei. Nach der Wende an den Wänden Nazi-Schmiererei. Und deshalb auch will ich nicht von Sonnenschein erzählen. Offensiven schälen und dann ab und an mal wählen. Denn mir ist nicht egal, was die da oben treiben. Dass die bleiben und sich die Scheiben abschneiden. Eins steht für mich fest, ich rappe aus Protest. I'm the best Boxer. Hey, besser wenn du's lässt, ich rappe nicht nur Party. Wie ist du für mich ein Smarty, solltest BWL studieren und werden wieder ein Party. Studiere die Geschichte und werde daraus klug. Mann, was richtig ist, berichte, denn wir stehen unter Zug. Zwang den Nazi, sieh der gut an, er trinkt sich gerade Mut. Anschwiss du, es steigt die Flut an, bist übermorgen du dran. Rap ist nicht nur Tanz oder Denken mit dem Schwanz. Rap ist Analyse, eine Nachricht mit Substanz. Hör, was ich sage, in jeder Lage, ohne Frage. Wach alle Tage, ich richte dich gerade aus. So genieß deine Gnaden, Schmaus und Graus. Denn der Biel ist die Bässe raus. Ohne Wenn und Aber zerstör ich dein Gelaber. Ich bin so high, ich bin frei. Doch dabei belobt die Droge, hast du nicht gefühlt, wie sie dein Hirn aufwühlt. Extrem, dein Exzess, das K bringt dir Stress, das H im Prozess der Vernichtung. Verlust deiner Richtung, Dicht und Ziel der Umschichtung. Jeder Zelle, die reelle Fälle erfasste, in deiner ach so eiweißhaltigen Maße. Doch mehr als Dope ist in deinem Kopf nicht drin. Und so bist du mehr Niete als Gewinn. Lass mich sprechen, den Wall des Schweigens brechen, mit dem Reim zu stechen, denn ich bin hier, um mich zu rächen oder besser zu kritisieren, die Problematik thematisieren, dich aufzutauen, um dich wieder einzufrieren, dein Gerede ohne Sinn, du drehst die Wahrheit her und hin, doch auch mit Stoppelband am Kinn bist du mehr Niete als Gewinn, nur überflüssiges Gewicht, das angesichts meines Gedichts zerbricht. Schade, dass das hin und nur noch nützt ihr nicht. Es fehlt dir die Vernunft einzusehen und zu verstehen, dass die eigentlichen Probleme verschiedene Wege gehen, du sie lösen musst, anstatt sie zu verdrehen. Wahre Poesie ist mein Ziel, mein Projektil, und zu sagen hab ich viel, doch dich werde ich ertränken, versenken, wenn es sein muss im Nil. Und nur weil es mir gefiel, dann durch die Macht meiner Wort, doch deine letzte Festung fiel.